Informant, Information aus erster Hand. Statt gebildet als Unterpfand, Bild hängt schon an einer Wand. Wand sucht Drohne, Drohne Ziel, Ziel sucht Terror, Terrorprofil. Und schon ist man Terrorist. Was so ein Terrorist wohl ist? Fadenscheine, Freiheit in der Dunkelheit des Lichts. Unsere Sonne ist ein Prisma, ein Prisma. Demokratie, da ist nichts.